Hans Scholl, 1918 bis 1943 und Sophie Scholl, 1921 bis 1943. In der Strafsache gegen erstens den Hans Fritz Scholl aus München, geboren in Ingersheim am 22. September 1918, zweitens die Sophia Magdalena Scholl aus München, geboren in Forchtenberg am 9. Mai 1921, drittens den Christoph Hermann Probst aus Aldrans bei Innsbruck, geboren in Murnau am 6. November 1919, zurzeit in dieser Sache in gerichtlicher Untersuchungshaft wegen landesverräterischer Feindbegünstigung, Vorbereitung zum Hochverrat, Wehrkraftzersetzung, hat der Volksgerichtshof Erster Senat aufgrund der Hauptverhandlung vom 22. Februar 1943 für recht erkannt, die Angeklagten haben im Kriege in Flugblättern zur Sabotage der Rüstung und zum Sturz der nationalsozialistischen Lebensform unseres Volkes aufgerufen, defätistische Gedanken propagiert und den Führer aufs Gemeinste beschimpft und dadurch den Feind des Reiches begünstigt und unsere Wehrkraft zersetzt. Sie werden deshalb mit dem Tode bestraft. Ihre Bürgerehre haben sie für immer verwirkt. Die Todesstrafe wird noch am selben Tag, dem 22. Februar 1943, im Strafgefängnis München-Stadelheim vollstreckt. Geboren wird Hans Scholl am 22. September 1918 in Ingersheim als zweites Kind des liberalen Bürgermeisters Robert Scholl und seiner Ehefrau Magdalene. Ab 1920 leben die Scholls in Forchtenberg, wo am 27. Februar Elisabeth, am 9. Mai 1921 Sophie und im November 1922 der jüngste Sohn Werner zur Welt kommen. Nach einem kurzen Aufenthalt in Ludwigsburg zieht die Familie 1932 nach Ulm. Dort arbeitet Robert Scholl als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Obwohl der Vater von Anfang an ein erklärter Gegner des nationalsozialistischen Regimes ist und für seine Äußerung »Hitler ist eine Gottesgeißel der Menschheit« sogar inhaftiert wird, treten die Kinder zunächst mit großer Begeisterung der Hitlerjugend bei und machen dort schnell Karriere. Hans wird Fähnleinführer und betreut in seiner Gruppe über 100 Jungen. Und auch Sophie übernimmt bei den Jungmädeln bald Führungsaufgaben. Wir hörten viel vom Vaterland reden, von Kameradschaft, Volksgemeinschaft und Heimatliebe. Das imponierte uns. Und wir horchten begeistert auf, wenn wir in der Schule oder auf der Straße davon sprechen hörten, beschreibt Inge Scholl später die Motivation der Geschwister, dem vom Vater verhassten Regime zu folgen. Aber schon nach kurzer Zeit merken Hans und Sophie, dass die Werte, die in der Hitlerjugend vermittelt werden, im klaren Widerspruch zur liberalen Erziehung in ihrem Elternhaus stehen. Ein Schlüsselerlebnis ist für Hans der Reichsparteitag 1936. Als Fahnenträger vertritt er dort die Ulmer Hitlerjugend. Das gigantische Propagandaspektakel, das zwischen 1933 und 38 jährlich in Nürnberg zelebriert wird, zieht Millionen von Menschen aus ganz Deutschland an. Schauplatz der spektakulären Veranstaltung ist ein 11 Quadratkilometer großes Areal im Südosten der Stadt, das Reichsparteitagsgelände. Hier finden Paraden, Aufmärsche, Appelle, Totengedenkfeiern und Wehrmachtsvorführungen statt, die den Zusammenhalt des deutschen Volkes demonstrieren sollen. Selbstverständlich lässt es sich die Parteiführung der NSDAP auch nicht nehmen, glühende Reden zu halten, die der Rundfunk in ganz Deutschland überträgt. Während andere Parteitagsteilnehmer von der Veranstaltung regelrecht in Trance versetzt werden und Hitler begeistert zujubeln, wird Hans schmerzlich bewusst, welche Ziele die Nazis wirklich verfolgen. Disziplin und Ordnung sowie die Unterwerfung des Individuums unter einen gemeinsamen Willen. Als Hans nach Ulm zurückkehrt, quälen ihn tiefe Zweifel. Ist es wirklich richtig, als Fähnleinführer jüngere Buben für dieses Regime zu begeistern? Steht er persönlich tatsächlich hinter den Idealen, die ihm in Nürnberg vermittelt wurden? Die Antwort auf diese Fragen lautet nein. Für Hans ist die freie Entwicklung des Individuums und die Entfaltung individueller Charakterzüge ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Daseins. In seiner HJ-Gruppe hatte er großen Wert darauf gelegt, die Stärken jedes einzelnen Mitglieds zu erkennen und zu fördern. Von Gleichmachung und Unterwerfung war da nie die Rede. Und so dauerte es nicht lange, bis sich Hans und auch seine Geschwister, denen er seine Erlebnisse geschildert hat, neu orientieren. Hans schließt sich der deutschen Jungenschaft vom 01.01.1929 an, einer freiheitsliebenden bündischen Jugendbewegung. Diese Jugendbewegungen, von denen es verschiedene Untergruppierungen gibt, sind den Nazis ein Dorn im Auge. Außer der HJ soll es in Deutschland keine andere Jugendbewegung geben. Und so kommt es, dass Hans und seine Geschwister im Spätherbst 1937 für kurze Zeit inhaftiert werden. Der Schock über die Verhaftung sitzt tief. Wieder einmal hat sich mit aller Deutlichkeit gezeigt, mit welcher Entschlossenheit gegen systemkritische Deutsche vorgegangen wird. Trotz der immer größer werdenden inneren Abneigung gegen das Naziregime muss Hans nach dem Abitur den 2 Jahre dauernden Wehrdienst absolvieren. Erst danach, im Sommer 1939, kann er dann mit seinem Medizinstudium in München beginnen. Seine 3 Jahre jüngere Schwester Sophie hatte in der Zwischenzeit eine enge Freundschaft mit Fritz Hartnagel geknüpft. Mit ihm teilt sie ihre Liebe für Musik, Tanz und Literatur. Da sich die beiden nur selten treffen können, schreiben sie sich lange Briefe, manchmal täglich. Darin tauschen sie sich über ihre Wertvorstellungen, ihre Haltung zum Christentum sowie über ihre Gefühle und Ängste aus. Sophie mag Fritz sehr. Sie teilt viele seiner Ansichten und ist froh, in ihm einen Menschen gefunden zu haben, der ihre Gedanken versteht. Nur in einem Punkt kommt es zwischen den Freunden zu enormen Differenzen. Fritz Hartnagel will Offizier werden. Für Sophie ist das ein Entschluss, den sie nicht nachvollziehen kann. Sie verabscheut den Krieg und alleine die Vorstellung, dass ein Mensch, der ihr nahe steht, freiwillig die Offizierslaufbahn einschlagen will, macht sie wütend und traurig. In einem Brief vom 5. September 1939, also 4 Tage nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, schreibt sie: Ich kann es nicht begreifen, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden, von anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist fürs Vaterland. Um selbst keinen Reichsarbeitsdienst leisten zu müssen, beginnt Sophie nach dem Abitur im März 1940 eine Ausbildung als Kindergärtnerin. Aber die Ausbildung wird nicht als Ersatz anerkannt und so dauert es bis 1942, bis Sophie ihrem Bruder Hans nach München folgen kann, um dort mit ihrem Studium der Biologie und Philosophie zu beginnen. Schnell wird Sophie, die sich mit ihrem Bruder eine Wohnung teilt, in dessen Freundeskreis integriert. Zusammen mit gleichgesinnten Kommilitonen besuchen die Geschwister die Vorlesungen des Philosophieprofessors Kurt Huber und diskutieren religionsphilosophische Fragen, wie etwa: Inwiefern Christen als politisch handelnde Menschen gefordert sind. Auch in ihrer Freizeit beschäftigen sich die jungen Studenten mit solchen Themen. Das Christentum mit seinem zentralen Thema der gelebten Nächstenliebe ist für sie ein klarer Widerspruch zu Krieg und Gewaltherrschaft. Ihr Ideal ist ein undogmatisches und überkonfessionelles Christentum, das den Menschen Halt gibt. Doch die Freunde verbringen ihre Zeit nicht nur mit anspruchsvollen Diskussionen. Wie alle junge Menschen wollen auch sie Spaß am Leben haben. Sie teilen ihr Interesse an Kunst, Musik und Literatur. Was als diskussionsfreudiger Freundeskreis politisch interessierter Studenten beginnt, formiert sich im Laufe der Zeit immer stärker zu einer Widerstandsgruppe, die es nicht mehr ertragen kann, tatenlos zuzusehen, wie Deutschland ins Verderben getrieben wird. Zusammen mit seinem Freund und Kommilitonen Alexander Schmorell gründet Hans Scholl die Widerstandsbewegung Die Weiße Rose. Hans, den eine ungewöhnliche Eloquenz, große Schlagfertigkeit und eine große Argumentationskraft auszeichnen, wird von einer enormen inneren Entschlossenheit angetrieben. Zusammen mit Alexander Schmorell will er Flugblätter drucken und diese unter den Münchner Studenten, ausgewählten Buchhändlern, Professoren und Schriftstellern verbreiten. Er ist der Ansicht, dass beim Aufstieg der NSDAP vor allem die Bildungselite versagt habe. Nur sie, so ist er sich sicher, hätte diese politische Katastrophe von Deutschland abwenden können. Ich empfand, dass es höchste Zeit war, diesen Teil des Bürgertums auf seine staatspolitischen Pflichten aufs Ernste hinzuweisen, wird er nach seiner Verhaftung zu Protokoll geben. 4 Flugblätter verfassen Scholl und Schmorell zwischen dem 27. Juni und dem 12. Juli 1942. Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherklique regieren zu lassen, heißt es in ihrem ersten Schreiben. Und weiter: Ist es nicht so, dass sich jeder ehrliche Deutsche heute seiner Regierung schämt? Und wer von uns ahnt das Ausmaß der Schmach, die über uns und unsere Kinder kommen wird, wenn einst der Schleier von unseren Augen gefallen ist und die grauenvollsten und jegliches Maß unendlich überschreitenden Verbrechen ans Tageslicht treten? Leistet passiven Widerstand. Widerstand, wo immer ihr auch seid, verhindert das Weiterlaufen dieser atheistischen Kriegsmaschine, ehe es zu spät ist, ehe die letzten Städte ein Trümmerhaufen sind, gleich Köln, und ehe die letzte Jugend des Volkes irgendwo für die Hybris eines Untermenschen verblutet ist. Vergesst nicht, dass ein jedes Volk diejenige Regierung verdient, die es erträgt. Wir bitten Sie, dieses Blatt mit möglichst vielen Durchschlägen abzuschreiben und weiterzuverteilen. Vermutlich wissen Sophie und auch die Freunde Traute Lafrenz und Christoph Probst über die Arbeit der Weißen Rose Bescheid. Aktiv beteiligt sind sie zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht. Ende Juli werden die Widerstandsaktionen zunächst unterbrochen. Hans, Alexander Schmorell und ihr Kommilitone Willi Graf werden zur Frontformulatur nach Russland abkommandiert. Erst im November kehren sie nach München zurück. Nun sind die jungen Männer entschlossener als je zuvor, den Widerstand voranzutreiben und das Regime zu stürzen. Denn das, was sie in Russland erlebt haben, welches Grauen ihnen vor Augen geführt wurde und welches Leid sie mit ansehen mussten, können sie kaum verarbeiten. Schnell wird der Kreis der Weißen Rose erweitert. Sophie, Christoph Probst, Willi Graf und Professor Kurt Huber gehören nun zu den aktiven Widerstandskämpfern. Darüber hinaus knüpfen Hans Scholl und Alexander Schmorell Kontakte zu anderen Widerstandsgruppen. Ihr Ziel ist es, ihre Flugblätter auch in anderen Universitätsstädten in Deutschland und Österreich zu verteilen. Als im Januar 1943 das 5. Flugblatt nicht nur in München, sondern auch in Köln, Stuttgart, Augsburg, Berlin und Wien auftaucht, beginnt die Gestapo mit einer intensiven Fahndung nach den Urhebern. Denn nicht nur der Verbreitungsradius, auch die Deutlichkeit der Forderungen hat zugenommen. Während in den ersten Flugblättern noch zu passivem Widerstand aufgerufen wurde, fordern die Mitglieder der Weißen Rose nun den Sturz der Regierung. Aufruf an alle Deutsche: Der Krieg geht seinem sicheren Ende entgegen. Mit mathematischer Sicherheit führt Hitler das deutsche Volk in den Abgrund. Hitler kann den Krieg nicht gewinnen, nur noch verlängern. Seine und seiner Helfer Schuld hat jedes Maß unendlich überschritten. Die gerechte Strafe rückt näher und näher. Was aber tut das deutsche Volk? Es sieht nicht und es hört nicht. Blindlings folgt es seinen Verführern ins Verderben. Deutsche, wollt ihr und eure Kinder dasselbe Schicksal erleiden, das den Juden widerfahren ist? Wollt ihr mit dem gleichen Maße gemessen werden wie eure Verführer? Sollen wir auf ewig das von aller Welt gehasste und ausgestoßene Volk sein? Nein, darum trennt euch von dem nationalsozialistischen Untermenschentum. Beweist durch die Tat, dass ihr anders denkt. Ein neuer Befreiungskrieg bricht an. Der bessere Teil des Volkes kämpft auf unserer Seite. Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt. Entscheidet euch, ehe es zu spät ist. Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses, Schutz des einzelnen Bürgers vor der Willkür verbrecherischer Gewaltstaaten, das sind die Grundlagen des neuen Europa. Unterstützt die Widerstandsbewegung, verbreitet die Flugblätter. Das Entsetzen über die Niederlage bei Stalingrad ist es schließlich, dass Hans und Sophie Scholl alle Vorsicht, die sie bisher stets bei ihren Aktionen walten ließen, vergessen lässt. So wie bisher kann der Widerstand nicht weitergeführt werden, wenn er den erhofften Sturz der Regierung bewirken soll. Mehr Menschen müssen noch schneller und noch deutlicher über die Lage Deutschlands informiert werden. Das 6. Flugblatt wird verfasst. Kommilitoninnen, Kommilitonen. Erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. 330.000 deutsche Männer hat die geniale Strategie des Weltkriegsgefreiten sinn- und verantwortungslos in Tod und Verderben gehetzt. Führer, wir danken dir. Es gärt dem deutschen Volk. Wollen wir weiter einem Dilettanten das Schicksal unserer Armeen anvertrauen? Wollen wir den niedrigsten Machtinstinkten einer Parteiklique den Rest unserer deutschen Jugend opfern? Nimmermehr. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Der Abrechnung der deutschen Jugend mit der verabscheuungswürdigsten Tyrannis, die unser Volk je erduldet hat. Im Namen des ganzen deutschen Volkes fordern wir vom Staat Adolf Hitlers die persönliche Freiheit, das kostbarste Gut der Deutschen zurück, um das er uns in der erbärmlichsten Weise betrogen hat. Es gibt für uns nur eine Parole: Kampf gegen die Partei. Heraus aus den Parteigliederungen, in denen man uns politisch weiter mundtot halten will. Heraus aus den Hörsälen der SS-Unter- und Oberführer und Parteikriecher. Es geht uns um wahre Wissenschaft und echte Geistesfreiheit. Freiheit und Ehre. 10 Jahre lang haben Hitler und seine Genossen die beiden herrlichen deutschen Worte bis zum Ekel ausgequetscht, abgedroschen, verdreht, wie es nur Dilettanten vermögen, die die höchsten Werte einer Nation vor die Säue werfen. Was ihnen Freiheit und Ehre gilt, das haben sie in 10 Jahren der Zerstörung aller materiellen und geistigen Freiheit, aller sittlichen Substanz im deutschen Volk genugsam gezeigt. Auch dem dümmsten Deutschen hat das furchtbare Blutbad die Augen geöffnet. Dass sie im Namen von Freiheit und Ehre der deutschen Nation in ganz Europa angerichtet haben und täglich neu anrichten. Der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend endlich aufsteht, rächt und sühnt zugleich, ihre Peiniger zerschmettert und ein neues, geistiges Europa aufrichtet. Studentinnen, Studenten, auf uns sieht das deutsche Volk. Von uns erwartet es, wie 1813 die Brechung des Napoleonischen, so 1943 die Brechung des nationalsozialistischen Terrors aus der Macht des Geistes. Unser Volk steht im Aufbruch gegen die Verknechtung Europas durch den Nationalsozialismus. Im neuen, gläubigen Durchbruch von Freiheit und Ehre. Anders als bisher soll dieses Flugblatt nicht heimlich verschickt und verteilt werden. Nein, dieses Flugblatt soll jeder Student der Münchner Universität in die Hände bekommen. Und so machen sich Hans und Sophie Scholl am 18. Februar 1943 auf den Weg zum Hauptgebäude der Universität. Dort in der überdimensionalen Eingangshalle, dem sogenannten Lichthof, soll das Flugblatt verteilt werden. Rund 1.700 Exemplare haben die beiden in ihrem Koffer, als sie die Stufen zur Empore erklimmen. Sobald die Vorlesungen beendet sind und die Studenten aus den Hörsälen strömen, sollen ihnen die Zettel in die Hände fallen. In meinem Übermut oder meiner Dummheit habe ich den Fehler begangen, etwa 80 bis 100 solcher Flugblätter vom 2. Stockwerk der Universität in den Lichthof hinunterzuwerfen, sagt Sophie später. Ein Fehler mit fatalen Folgen. Der Hausmeister beobachtet die beiden, hält sie fest und übergibt sie schließlich einer Gestapo-Sonderkommission. In stundenlangen Verhören werden die Geschwister Scholl und Christoph Probst, der ebenfalls inhaftiert wird, zu ihren Motiven befragt. Ohne auch nur einmal ins Wanken zu geraten und wohl wissend, welche Konsequenzen sie erwarten, beharren alle drei darauf, nach wie vor von der Richtigkeit ihres Handelns überzeugt zu sein. 4 Tage später stehen der 24-jährige Hans und die 21-jährige Sophie zusammen mit Christoph Probst vor dem Volksgerichtshof. Die Todesurteile werden noch am selben Tag vollstreckt.